An jenem Tag spazierte ich über den Blumengroßmarkt und kam zu dem Stand von diesem alten Chinesen. Der verkauft mir manchmal schräge exotische Kreuzungen, denn er weiß, seltene Pflanzen sind mein Hobby. Er hat nichts Ungewöhnliches gehabt an jenem Tag. Und wissen Sie, ich wollte gerade weitergehen. In diesem Augenblick, völlig unerwartet, schob sich der Mond vor die Sonne und da fing die Finsternis an. Plötzlich war es dunkel. Ich hörte ein seltsames Summen wie Sphärenklang aus einer fremden Welt. Und als es wieder hell wurde, hatte er diese abartige Pflanze da. Ich wusste genau, es war eine wahnsinnig interessante neue Pflanze. Ich hätte schwören können, dass er sie vor der Sonnenfinsternis noch nicht da hatte. Aber der alte Chinese hat mir dafür trotzdem $1,95 abgeknöpft.